Podcast Versuchslabor. Hallo zusammen. Na, alles gut? Es ist Mittwoch, ja, und ich habe heute hier die Notbremse gezogen. Das heißt, ich war jetzt doch mal beim Doc und habe mich mal einfach aufs Rennen nehmen lassen für den Rest der Woche. Ja, hilft nichts, muss manchmal sein, ne? Ist so, ja. Aber gut, da hat man Zeit für andere Dinge. Und das Erste, was einem natürlich einfällt, ist, Mensch, mach einen Podcast. Sagst du Hallo, erzählst ein bisschen, ja. Ja, ich habe jetzt irgendwie noch immer keine Geschenke für die Kinder. Das macht mich ein bisschen nervös. Aber Ideen gibt es schon. Jetzt muss ich mal gucken. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt todkrank daheim läge. Es sei einfach nur, ja, Pause ist angesagt. Die ganze Zeit läuft die Nase. Die Stimme ist auch ein bisschen belegt. Ich hoffe, das geht aber hier beim Podcasten noch ganz gut. Und ja. Aber im Büro sitzen und dann da rumhusten und schnupfen, da habe ich einfach keine Lust drauf. Man hatte auch die Möglichkeit gehabt, hier Homeoffice zu machen, aber das ist irgendwie nicht dasselbe, weil wenn du krank bist, bist du krank, da musst du durch. Und da hilft auch nichts so Halbgares. Da muss man einfach mal sagen, so, Schluss, Ende, aus. Ich hau mich hier in das Bett und fertig aus die Maus. Ja. Gott sei Dank gibt's Netflix, da wird die Zeit nicht so lang. Muss ja den ganzen Pastewka-Kram noch alles schauen. Ja, da habe ich jetzt Zeit für. Und ich kann weiter basteln. Heute habe ich mal vom Setup her das mal ganz anders gemacht. Ich habe das H1 per USB angeschlossen. Und dann mit dem Line-In, da ist das Headset jetzt dran. Ja, ich kann natürlich auch direkt in das Zoom sprechen, aber da ist die Nebengeräuschrate, glaube ich, doch sehr, sehr hoch. Und du bist nicht so frei beweglich, wie wenn du das Headset aufhast. Ne? Da kannst du hier in der Küche auch mal noch zwischendurch dich ein bisschen rumtrollen, machen und tun. Das gefällt mir ja im Zuzug. Ja, gut, jetzt müssen wir einmal kurz husten. Das kann man rausschneiden, das ist kein Problem. Ja, in diesem Sinne erst einmal soweit hier aus dem Krankenstand, aus der KB-Musik-Küche ein. Kurzes Hallo, mal gucken, was noch zusammen geht heute. Servus. Oder aber so, dass man das direkt mal aufs Stativ macht, das Mikrofon. Ja, jetzt wird ein bisschen aufgeräumt hier in der Küche. Das schaut schon wieder aus. Da bin ich gestern Abend nicht mehr zugekommen. Den Radinger angehört gestern Abend, das ist immer toll. Den anzuhören live. Das macht mir Spaß. Und dann war ich noch kurz auf dem Raucherbalkon, aber das war auch gar nicht so lange diesmal. Weil nämlich, hört ihr mich noch? Ich denke schon. Weil nämlich ich einfach zu kaputt bin. Deswegen auch jetzt hier die offizielle Krankmeldung. So, jetzt muss ich meine Einkäufe mal auspacken. Heute gibt es bei uns, der nennt sich Überfliegersalat, heißt das Ding. Das ist also so Eisbärsalat mit Gurke. Gurke haben wir. Sehr schön. Eine schöne Gurke. Schafskäse. Sehr lecker. Und was habe ich noch? Paprika. Da haben wir Paprika. Raschel, raschel, raschel, raschel, raschel. Und dann kommen da so Putenstreifen mit rein. Die werden da so reingebacken. Nicht reingebacken, das ist ja Unsinn. Die werden abgebraten und mit reingeschnitten. Reingebacken. Da wird nichts reingebacken hier. Genau. Das haben sich die Kinder gewünscht für heute fürs Essen. Ja, das kann ich natürlich jetzt machen. Ich habe Zeit. Und ansonsten, was haben wir noch hier? Schönes Katzenfutter. Muss ich immer kaufen. Wir haben drei Stück. Drei Katzen. Die fressen schon mal auf jeden Fall gescheit. Und dann ist ja auch wieder Igelzeit. Also bei uns zumindest, wir haben schon wieder Igel rumlaufen und die mögen auch ganz gerne das Katzenfutter. Den stellen wir dann ab und zu auch mal was raus, weil die sind dieses Jahr doch noch sehr, sehr klein, muss man sagen. Also hoffen wir mal, dass die alle durchkommen. Aber ich denke schon, wir haben auch so ein kleines Häuschen gebaut. Das machen wir jedes Jahr, da ist Stroh drin. Stroh haben wir hier noch vom Stall. Das ist jetzt so gar kein Problem, da irgendwie, ja, was herzurichten, dass die es auch schön haben. So, also, jetzt räume ich hier mal alles aus, pack das aus. Ich glaube, das wird zu viel Geraschel und dann schauen wir mal, was der Tag noch bringt. So, und der Getränkemensch ist auch schon informiert. Ja, der hat mich gestern, der hat draufgesetzt, ist verkehrt. Ich war ein bisschen spät dran, ihn zu informieren. Und er hat gesagt, oh nee, er hat einen Wagen voll und hat eh schon so viel, ob er auch noch Zeit hat bis heute. Na, hat natürlich Zeit, ist ja kein Problem. Man kann ja auch anderweitig sich Getränke besorgen. Aber das ist halt immer richtig schön angenehm und bequem, wenn der kommt. Der haut dir das Zeug hier, wenn du willst, bis in den Keller. Ich meine, das muss er bei mir nicht machen. Das reicht, wenn ich mir das vorne an der Haustür stellt, da drunter schleppen und so, das mache ich schon selber. Ja, das ist halt auch echt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, auf dem Raucherbalkon oder irgendwo war das mal schon dabei. Er ist echt ein super cooler Typ. Also, der macht richtig Spaß. Der ist richtig, ja, richtig, richtig einen netten Jungen, sagt man in Köln. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, wann der dann hier noch vorbei wackelt. Und ja, einkaufen war ja schon. Dann habe ich eigentlich alles soweit, um jetzt hier mich dann wieder auszuruhen. Mal gucken. Ja, die Kinder sind auch noch lang unterwegs. Könnte also klappen, da man ein bisschen zur Ruhe findet, auch noch hier heute. Naja, schauen wir mal, was noch alles so passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden, dann machen wir heute nämlich mal so ein Podcast-Versuchslabor-at-home-Tag. Mal gucken. Da kriegst du mal mit, was hier alles so geht, den lieben langen Tag lang. Also, bis später. Gut, und der Stand der Dinge ist folgender. Dass die Familie direkt von der Schule an den Stall fährt. Das heißt, die nehmen auch Rücksicht und lassen mir heute meine Ruhe. Da freue ich mich natürlich. Und ich dachte, ich mache jetzt hier die Folge noch zu. Ja, Podcast-Empfehlung. Dieses Mal etwas anders. Nein, es gibt heute kein Interview wie beim letzten Mal, aber es ist ein Podcast, den ich empfehlen möchte, der aber jetzt kein Newcomer ist oder irgendwas oder auch nicht unbekannt, aber auf den ich mich immer wieder freue. Und zwar werden morgen am Donnerstag um 20 Uhr die Landfunker wieder live auf Sendung gehen. Ich meine, natürlich wird es auch bestimmt aufgenommen und man kann es in der Konserve hören, aber ja, ich möchte an der Stelle nochmal eine Lanze brechen für Live-Podcasts. Also A, direkt mithören, was passiert und B, natürlich großartig, die meisten haben doch so ein Chat dabei. Da kannst du dich einloggen und dann kannst du Fragen stellen und in der Regel, also ich erlebe es so, wird auch drauf eingegangen, auf das, was im Chat passiert und ja, finde ich toll, ist eine tolle Möglichkeit auch mit den Podcastern, die man mag, mal in Kontakt zu kommen irgendwo, auch wenn es in Anführungsstrichen nur über einen Chat ist, ja, finde ich super, mache ich total gerne, höre ich auch total gerne zu. Und deshalb heute, also meine Empfehlung für morgen, Donnerstag, das sollte dann der, muss ich schnell schauen, 17. Dezember sein, 2015 ab 20 Uhr, die Landfunker live. Ja, www.dielandfunker.de oder Landfunker, ist egal, ich werde es unten oder oben oder wo auch immer auf meinem Blog verlinken, wer da Lust und Spaß dran hat. Für mich ist der Termin festgesetzt, ich bin auf jeden Fall da, wird zuhören und mich freuen. Ich höre die unheimlich gerne. Also, in diesem Sinne, lass mal gut sein für heute. Der Papa muss sich wieder hinlegen, wie ich morgen fit bin für die Landfunker. Nee, damit ich einfach wieder gescheit auf die Beine komme. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch eine gute Restwoche noch. Ja, passt auf euch auf und an dieser Stelle Servus aus dem Süden.